Das war Overload X mit Too Bad von seiner LP Weapon Is My Lyric, ebenfalls wie Silver Bullet aus dem Jahr 1989. Eine wichtige Figur des frühen Britpop ist der Produzent und Studio-Tüftler Simon Harris. Er entdeckte so einige Hip-Hopper aus England, aber auch die beiden Jamaikaner Asher D und Daddy Freddy und erfand den Ragamuffin-Hip-Hop. Eigentlich eine logische Sache bei dem kreativen Potenzial der Londoner Szene Ende der 80er Jahre, wo die Hip-Hop-Begeisterung auch auf die Jamaikaner überschwappte, die sofort ihr eigenes Ding daraus machten.